Kundgabennummer 250 vom 7.1.1938. Leid. Teilnahme am Erlösungswerk. Leid und Freude von kurzer Dauer. So du meine Worte empfängst, verbleibst du in meiner Liebe. Diese Worte schreibe dir tief in das Herz und wehre allen Gedanken des Versuchers. Siehe, in einer Zeit der Demütigungen erkennst du immer wieder des Himmels Gnade, so du diese immer nur als besorgtes Hinweisen auf die Ewigkeit betrachtest. Und in solcher Zeit musst du ringen mit dir selbst, dann erfüllest du die Aufgabe, die dir ward auf Erden. Leise und unmerklich wird etwas in dir gestärkt, und bald können dir solche Demütigungen nicht mehr den inneren Frieden rauben. Du erkennst in ihnen die führende Vaterhand und beugst dich willig. Des Herrn Weg auf Erden ging über Steine und Dornen. An seiner Gnade sollt ihr euch laben, und dann werdet ihr auch verstehen, wie unendlich wohltuend es ist, wenn der Herr euch diese ständig gewährt. Suche daher immer in den Besitz der göttlichen Gnade zu gelangen. So wird euch offenbar werden, wie seine Liebe ständig auch um euch ist. Und dann wird keiner eurer Tage ein verlorener sein, denn ihr werdet dann eure Bestimmung auf Erden erfüllen. Und das umso leichter, je mehr euch die göttliche Gnade zuströmt. Es hat des Heilands Herz auf Erden gelitten für euch Menschen. Ein jedes Leid auf dieser Erde tragt ihr gemeinsam mit dem Herrn und Heiland, so ihr an seine Leiden denket und in Erkenntnis dieser bereit seid, ihm euer Leid aufzuopfern. Versuche ein jeder, sich von der Ansicht zu befreien, dass ihr fähig wäret, ohne Leid zu tragen, in das ewige Reich einzugehen. Nur dem ist dieses beschieden, der durch sein Leid teilgenommen hat am Erlösungswerk Christi, der auch seinen Teil dazu beigetragen hat, das Leid der Erde für die Menschheit zu verringern. Denn was er trägt dem Heiland zuliebe, das nimmt der Herr in Gnaden an. Und wieder ist ein Teil der großen Sündenschuld abgetragen zum Heil der Menschheit. Volles Vertrauen zum Herrn müsset ihr haben. So werdet ihr durch alles Leid der Erde hindurchgeleitet. Und ohne dass die Seele gefährdet wird durch dieses Leid, erwächst euch vielmehr ungeahnter Segen dadurch, wenn ihr nur immer im Hinblick auf Jesu Christi Leid und Tod am Kreuz begehret, euch die dadurch erworbenen Gnaden zu erwirken. Es hat in der höchsten Not der Herr mit seiner Hilfe stets das Erdenkind bedacht, so es sich bittend zu ihm wandte. Darum wird ein jedes Leid auch stets beendet sein. Opfert ihr es dem Herrn in innigem Gebet auf und erflehet ihr Tröstung in aller Not. In diesem Leben ist nichts von Dauer, weder Leid noch Freude währet lange, weil alles Irdische ja vergänglich ist und nur zu dem Zweck dem Menschen auferlegt oder gewähret, dass er daran erkenne, wie immer er bedacht sein soll, sowohl aus dem Leid wie auch aus der Freude den Nutzen zu ziehen für die Ewigkeit. Es bringet beides nur dann Segen dem Menschen, wenn er es hinnimmt im Glauben und in der Liebe zum Schöpfer und diesem sich willig unterordnet, wie es auch immer der Herr ihm erteilt. Nur dann bewährt sich der Mensch und hat nichts in dieser Welt zu fürchten, denn das Leid bringt ihn ständig der Ewigkeit näher, wo es ihm einst in Seligkeit umgerechnet werden wird. Amen.